1. Im Neunten Jahr seiner Herrschaft, am Zehnten Tag des Zehnten Monats, zog König Nebukadnezar von Babel mit seinem gesamten Heer gegen Jerusalem und begann die Belagerung, indem einen Belagerungswall die Stadt errichtet. 2. Die Belagerung der Stadt dauert bis zum 11. Regierungsjahr König Zedekiasen. 3. Am Neunten Tag des Vierten Monats, als die Hungersnot in der Stadt so groß geworden war, dass die Bevölkerung keine Nahrung mehr hat. 4. Wird ein Brech in die Stadt mehr geschlagen, daraufhin flohen der König und Elkrieger nachts durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Königsgarten, waren die Kalder die Stadt umzingelten und sie zogen in Richtung der Steppe. 5. Die chaldäischen Truppen verfolgten den König Jedoch und holten ihn in den Steppen von Jericho ein, nachdem sich all seine eigenen Soldaten zerstreuten in verlassen hatten. 6. Sie nahmen den König gefangen und brachten ihn nach Riblazum König von Babel, der dort das Atayaluba in Fulti. 7. Zedekias son Worden vor seinen Augen getötet, in selbst ließ man blenden und in Ketten legen, bever er nach Babel gebracht Word. 8. Am siebten Tag des fünften Monats, im neunzehnten Regierungsjahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebuzaradon, der Oberste der Leibwächter und ein vertrauter Diener des Königs, nach Jerusalem. 9. Dort verbrannte den Tempel des Herrn, den Königlichen Palace soe el Hause Jerusalems, einschließlich der großen und bedeutenden Gebäude. 10. Die chaldäischen Truppen, die unter dem Befehl des Obersten der Leibwächter standen, rissen die Mauernrings im Jerusalem vollständig nieder. 11. Nebuzaradon, der Oberste der Leibwächter, deportiert den verbliebenen Teil der Bevölkerung, so will die in der Stadt übrig blieben in als Ort die Überläufer, die sich dem König von Babel angeschlossen hatten, so I den Rest der Landbevölkerung nach Babel. 12. Lediglich einige der Armsten Loot des Lands ließ der Oberste der Leibwächter Zurück, damit sie als Winzer und Bauern arbeiteten. 13. Die Kalder zerbrechen die Bronzenen Säulen, die Gestell und das Bronzen Meer, die sich im Tempel des Herrn befanden und nahmen das gesamte Bronze nach Babel mit. 14. Ebenso nahmen sie al Bronzenen Gefäß mit, die für den Tempeldienst verwendet wurden, darunter Topfer, Schaufeln, Messer und Schalen. 15. Der Oberste der Leibwächter entfernte auch die Kohlenpfannen und Sprengschalen, die aus reinem Gold und Silber gefertigt waren. 16. Die beiden Säulen, das ein Meer und die Gestell, die König Salomo für den Tempel des Herrn hat anfertigen lassen, enthielten so viel Bronze, das gewicht nicht zu bestimmen war. 17. Ein Saul war 18 Ellen hoch und hat oben einen bronzenen Knopf von 5 Ellen hoch, der ringsum mit einem Gitter und bronzenen Granitapfen versiert war, die zweite Saul war ähnlich gestaltet. Insgesamt befanden sich 100 Granitapfen im Gitter, davon 96 sichtbar. 18. Der Oberste der Leibwächter nahm den Oberpriester Seraja, den zweithochsten Priester Sefanja und die drei Schwellenhüter gefangen. 19. Aus der Stadt Worden außerdem ein Kamera, der für die Kriegslut zuständig war, 5 Königlich Berater, der Schreiber des Feldhauptmanns, der die Landbevölkerung zum Militärdienst einberief, so I 60 weitere Männer aus der Landbevölkerung festgenommen. 20. All dies Personen Worden von Nebuzaradon, dem Obersten der Leibwächter, gefangen genommen und zum König von Babel nach Ribla gebracht. 21. Dort in Ribla, in der Landschaft Hamath, ließ der König von Babel sie hinrichten, wo Deutsch Jude endgültig aus seinem Land vertrieben word. 22. Über die im Land Jude verbliebenen Menschen, die Nebukadnezar, der König von Babel, zurückgelassen hat, setzte Gedalja, den Sohn Ahikams und Enkel Saphans, als Statthalter ein. 23. Als Alheerführer und Ihrmanner erführen, dass der König von Babel Gedalja eingesetzt hat, begaben sie sich zu ihm nach Mizpah, Dazu gehorten Ismael, der Sohn Nathanjas. Johanan, der Sohn Kareas, Seraja, der Sohn Thanhumitz aus Netepher, und Jasunja, der Sohn des Marshathites, zusammen mit ihren Leuten. 24. Gedalja schwor ihnen und ihren Mannen und versichert ihnen, fürchtet euch nicht vor den Chaldäern. Bleibt im Land und dient dem König von Babel, dann wird es euch gut gehen. 25. im siebten Monat jedoch erschien Ismael, der Sohn Nathanjas und Enkel Elisa Mars, der Königliche Abstammung war, mit seinen Mannen, sie ermordeten Gedalja Soe die Juden und Kaldeh, die sich bei ihm in Mizpah aufhielten. 26. Daraufhin flohen allmenschen, vom kleinsten bis zum größten, zusammen mit den Heerführern nach Ägypten, sie die Kaldeh fürchteten. 27. Im 37. Jahr der Gefangenschaft Jojakins, des Königs von Juda, 27. Tag des 12. Monats, begnadigt Ulmeridak, der König von Babel, in seinem ersten Regierungsjahr Jojakin und Entlius in ausdem Gefängnis. 28. Es sprach freundlich mit ihm und gewahrt ihm einen Ehrenplatz über den anderen Königen, die sich ebenfalls in Babel aufhielten. 29. Jojakin legte sein Gefängniskleidung ab und speist fortan regelmäßig in der Gegenwart des Königs, Solangia lebte. 30. Der König sichert ihm seinen gesamten Lebensunterhalt zu und versorgte ihn taglich mit allem Notigen, Solangia lebte.